Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 10. Der Rat Elronds. Welch ein Glück für die Gefährten, dass sie Glorfindel den Elb getroffen hatten. Die Hobbits waren vom Angriff der schwarzen Reiter an der Wetterspitze und der beschwerlichen Wanderung quer durch die Wildnis arg geschwächt. Am schlimmsten ging es Frodo, dessen linker Arm durch eine heimtückische Wunde gelähmt war. Kälte ging von ihr aus und strahlte in die Schulter und die ganze Seite wie ein schleichendes Gift, das ihm die Klinge Mordors beigebracht hatte. Und die Gefahr nahte schon wieder. Glorfindel überließ Frodo sein schnelles Elbenpferd und kaum traten die Gefährten aus der Schlucht heraus, um die Furt der Lautwasser zu durchqueren, griffen die schwarzen Reiter an. Norolim! Norolim! Auf Glorfindels Ruf hin sprengte das weiße Pferd mit Frodo auf seinem Rücken wie der Wind davon. Die schwarzen Reiter gaben ihren Pferden die Sporen. Zwei ritten auf Frodo zu, zwei andere galoppierten zur Furt, um ihm den Weg abzuschneiden. Seine Hoffnung schwand. Es schien keine Aussicht zu bestehen, die Furt zu erreichen. Er konnte ihre nackten Schwerter in den bleichen Händen sehen. Helme trugen sie auf dem Kopf, ihre kalten Augen glitzerten. Er schloss die Augen. Ein Hauch von tödlicher Kälte durchbohrte ihn, als das Elbenpferd mit einer letzten Anstrengung wie ein weißfeuriger Blitz und so schnell, als habe es Flügel, unmittelbar an dem vordersten Reiter vorbeischwenkte. Es schäumte zu seinen Füßen. Er spürte das rasche Wogen, als das Pferd den Fluss verließ und die steile Böschung erklomm. Er war jenseits der Furt. Oben auf der Böschung hielt er das Pferd an. 9 Reiter waren unten am Rand des Wassers und Frodos Herz erzitterte vor der Drohung ihrer emporgerichteten Gesichter. Geht zurück, ihr da unten! Geht zurück ins Land Mordor! Folgt mir nicht mehr! Bei Elbereth und Lúthien. Weder den Ring noch mich sollt ihr haben. Seht auf mein Schwert. Seht! In dem Augenblick, als die Reiter ansetzten, den Fluss zu überqueren, zerbarst Frodos Schwert. Und seine Zunge blieb am Gaumen kleben. Das Elbenpferd bäumte sich auf und schnaubte. Und unten hatte der erste der Reiter schon fast das Ufer erreicht. Doch stieg das Wasser und eine Flut von Wellen kam das Flussbett herunter. Weiße Flammen schienen auf ihren Kämmen zu flackern und halb bildete Frodo sich ein, inmitten des Wassers weiße Reiter auf weißen Pferden mit schäumenden Mähnen zu erkennen. Die 3 schwarzen Reiter, die noch mitten in der Furt waren, wurden umgerissen, begraben von der wütenden Gischt. Während ihm schon die Sinne schwanden, hörte Frodo noch Schreie. Und er meinte, hinter den Reitern, die am Ufer zögerten, eine strahlende Gestalt aus weißem Licht zu sehen. Die schwarzen Pferde wurden von Raserei gepackt. Sie sprangen voll Schrecken vorwärts, trugen ihre Reiter in die tosende Flut. Dann fühlte Frodo, dass er stürzte. Er sah und hörte nichts mehr. Er versank im schwarzen Loch der Bewusstlosigkeit. Als er wieder aufwachte, lag er in einem Bett. Wo bin ich? In Elronds Haus. Gandalf? Bleib liegen. Ja, ich bin's. Und du hast Glück, dass du hier bist. Nach all den törichten Dingen, die du getan hast. Wo ist Sam und die anderen? Sie sind alle wohlauf. Und du bist auch bald wieder gesund. Es war ein Bruchstück des Messers in deiner Wunde. Es saß tief und wirkte nach innen. Elrond hat es gefunden. Ich habe große Krieger gekannt, die diesem Splitter rasch erlagen, den du 17 Tage im Leib hattest. Beinahe wärst du ein Geist geworden unter dem Bann des dunklen Herrschers. Ein Glück, dass ich nichts davon ahnte. Ja, Glück oder Schicksal haben dir geholfen. Ganz zu schweigen vom Mut. Aber du warst in höchster Gefahr, sobald du den Ring aufzogst. Denn dann warst du selbst halb in der Geisterwelt. Du konntest sie sehen und sie konnten dich sehen. Ja, sie waren grauenhaft. Aber Gandalf, die Pferde. Warum konnten wir alle ihre Pferde sehen? Weil es wirkliche Pferde sind. Nicht alle seine Sklaven und Leibeigene sind Geister. Es gibt Orks, Trolle, Warge und Werwölfe. Und es hat viele Menschen gegeben. Und gibt sie noch? Krieger und Könige, die lebendig unter der Sonne wandeln und doch unter seinem Banne stehen. Und ihre Zahl wächst täglich. Ich glaubte, eine weiße Gestalt gesehen zu haben. Über den anstürmenden Wellen war das Glorfindel. Ja, du hast ihn einen Augenblick so gesehen, wie die andere Seite ihn sieht, als einen Mächtigen. Tatsächlich gibt es in Bruchtal eine Macht, die der Gewalt von Mordor eine Zeit lang widerstehen kann. Auch anderswo gibt es noch Macht. Doch alle diese Orte werden bald belagerte Inseln sein, wenn die Dinge so weitergehen wie bisher. Frodo war erst einmal in Sicherheit. Das bloße Hiersein genügte, um Müdigkeit, Furcht und Traurigkeit zu heilen. Gegen Abend wachte er wieder auf und merkte, dass er kein Bedürfnis mehr nach Ruhe und Schlaf hatte, sondern dass ihm der Sinn nach Essen und Trinken, Singen und Geschichten erzählen stand. In diesem Augenblick klopfte es an die Tür. Sam kam herein. Hallo, Sam. Herr Frodo. Sie ist warm, deine Hand, Herr Frodo. Sie hat sich so kalt angefühlt in den langen Nächten. Aber getrommelt und gepfiffen, es ist schön, dass du auf bist und wieder in Ordnung. Ich soll dich abholen zum großen Fest. Die Halle in Elronds Haus war voller Gäste, meist Elben, aber es waren auch andere da. Elrond hatte, wie es seine Gewohnheit war, auf einem erhöhten Sitz am Ende der langen Tafel Platz genommen. Neben ihm saßen auf der einen Seite Glorfindel, auf der anderen Gandalf. Hurra! Hier ist unser edler Vetter. Macht Platz für Frodo, den Herrn des Rings. Psst, der Herr des Rings ist nicht Frodo, sondern der Gebieter des dunklen Turms von Mordor. Frodo wurde zu Elrond, dem Herrn von Bruchtal, geführt. Sei uns willkommen, Frodo. Und setze dich. Frodo betrachtete alles voller Staunen. Elrond schien weder alt noch jung zu sein. Sein Haar war dunkel wie die Schatten der Dämmerung und er trug darauf ein silbernes Diadem. Seine Augen waren grau wie ein klarer Abend. Verehrungswürdig erschien er wie ein König, der viele Winter erlebt hatte und doch rüstig war wie ein kampferfahrener Krieger. In der Mitte der Tafel vor den Wandteppichen stand ein Sessel und ein Baldachin und dort saß eine Frau, die lieblich anzuschauen war. Jung war sie und doch wieder nicht. Die dunklen Flechten ihres Haares waren noch von keinem Reif berührt. Ihr Gesicht war makellos. Und das Licht von Sternen war in ihren leuchtenden Augen. Ihr zartgraues Gewand hatte keinen Schmuck, außer einem Gürtel aus silbergetriebenen Blättern. So kam es, dass Frodo sie erblickte, die wenige Sterbliche je gesehen hatten. Arwen, Elronds Tochter. Obwohl Frodo einen passenden Stuhl hatte und hoch auf mehrere Kissen gesetzt wurde, kam er sich sehr klein und ziemlich fehl am Platze vor. Schließlich nahm das Festmahl ein Ende. Elrond und Arwen erhoben sich und die Gesellschaft folgte ihnen gemessenen Schrittes in eine zweite Halle. Hier standen keine Tische, doch ein helles Feuer brannte in einem großen Kamin. Das ist die Halle des Feuers, Frodo. Hier wirst du viele Lieder und Erzählungen hören. Frodo, seht ihr den kleinen Herrn da drüben? Ja, Herr Elrond, ich sehe ihn. Er scheint krank zu sein, wie er da sitzt. Beide gingen langsam durch die Halle zu der kleinen Gestalt, die auf einem Hocker saß. Der Kopf war ihr auf die Brust gesunken und es schien, als schliefe sie. Wacht auf, kleiner Herr. Hier ist ein Freund, den du lange entbehrt hast. Der Schlafende erwachte, hob den Kopf und Frodo erkannte Bilbo. Hallo, Frodo, mein Junge. So bist du endlich gekommen. Bilbo. Gut, gut. All dieses Feiern ist also dir zu Ehren. Bilbo, warum habe ich dich nicht früher sehen dürfen? Weil du geschlafen hast, Frodo. Sam gesellte sich zu ihnen. Sie unterhielten sich leise, vergaßen die Festlichkeit und die Musik in der Halle. Wenn man sich vorstellt, was dieser Ring für eine Verwirrung stiftet. Schade, dass Gandalf nicht schon früher mehr darüber herausgefunden hat. Ich hätte den Ring selber hierher bringen können. Manches Mal habe ich daran gedacht, nach Hobbingen zurückzugehen, um ihn zu holen. Aber ich werde alt und Gandalf und Elrond lesen mich nicht. Hast du ihn denn da, Frodo? Ich bin zu neugierig nach all dem, was ich gehört habe. Lass mich einen einzigen Blick darauf werfen. Er sieht aus, wie er immer aussah. Dann zeig ihn mir, Frodo. Frodo zog den Ring von der Halskette. Bilbo streckte blitzschnell die Hand aus, aber Frodo zog ebenso schnell den Ring wieder zurück. Verblüfft stellte er fest, dass er Bilbo gar nicht mehr sah, sondern einen Schatten. Und durch den Schatten ein kleines, runzeliges Geschöpf mit einem gierigen Gesicht und knochigen, grapschenden Händen. Er verspürte den Wunsch, es zu schlagen. Es tut mir leid. Steck ihn weg. Alles tut mir leid. Haben deine Abenteuer nie ein Ende? Frodo steckte den Ring weg und der Schatten verging. Frodo drehte sich um. Elrond saß auf einem Sessel. Ganz in der Nähe saß Frau Arwen. Zu seiner Überraschung sah er, dass Aragorn neben ihr stand. Seinen dunklen Mantel hatte er zurückgeworfen. Darunter schien er ein Elbenkettenhemd zu tragen. Und ein Stern leuchtete auf seiner Brust. Sie sprachen miteinander. Und plötzlich war es Frodo, als ob sich Arwen zu ihm wandte und das Licht ihrer Augen durchbohrte sein Herz. Am nächsten Tag wachte Frodo früh auf und fühlte sich frisch und munter. Gandalf führte ihn sogleich zum Söller, wo der große Rat tagen sollte. Hier, meine Freunde, ist der Hobbit Frodo, Drogos Sohn. Wenige sind je unter größeren Gefahren oder mit einem dringenderen Auftrag hierher gekommen. Und dort ist Boromir, ein Mensch aus dem Süden. Er traf heute vor Tau und Tag ein und fragt um Rat. Ich habe ihn gebeten, an unserer Besprechung teilzunehmen. Gloin, du solltest jetzt beginnen. Vor etwa einem Jahr erschien ein Bote aus Mordor bei uns. Ein Reiter in der Nacht. Der große Sauron sagte, er wünsche unsere Freundschaft. Ein Dieb sollte gefunden werden und man sollte ihm einen Ring abnehmen, einen kleinen, unbedeutenden, den er einst gestohlen hatte. Findet ihn, sagte er, und das Reich Moria sollte auf immer uns Zwergen gehören. Ihr wisst, Herr Elrond, dass vor 30 Jahren... Gloin, fahr fort, von dem Boten zu sprechen. Verzeiht, Herr Elrond. Unser Führer Dain hatte der grausamen Stimme des Boten gelauscht und weder Ja noch Nein gesagt. Der Bote warnte ihn, er solle nicht allzu lange nachdenken und sich entschließen. Deshalb bin ich von Dain ausgesandt worden, um zu erfahren, warum Sauron diesen unbedeutenden Ring haben will. Denn Schatten wachsen und ziehen näher. Ihr habt gut daran getan, herzukommen, Gloin. Boromir aus Gondor, Sohn des Denethor, sprich du jetzt. Wahrlich, ich komme aus dem Lande Gondor. In diesem Jahr, in den Tagen des Juni, wurden wir mit Krieg überzogen. Mordor hatte sich verbündet mit den Ostlingen und den grausamen Haradrim. Doch nicht durch die Übermacht wurde unser tapferes Volk besiegt. Es war eine Macht da, die wir früher nie gespürt hatten. Manche sagen, man habe sie sehen können wie einen großen schwarzen Reiter, einen dunklen Schatten unter dem Mond. Wo immer er hinkam, wurden unsere Feinde von Raserei gepackt und Furcht befiel selbst die Kühnsten unter uns, sodass Ross und Reiter zurückwichen und flohen. Aber ich suche nicht Verbündete im Krieg. Elronds Macht beruht auf Weisheit, nicht auf Waffen. Ich komme, um Rat zu bitten. Ich habe einen funkelnden Ring in des Halblings Hand gesehen. Wie kommt er mit so einem seltsamen Boten hierher? Das soll berichtet werden. Bilbo berichtete von seinem Ringfund, und manchem in der Runde war diese Geschichte völlig neu. Keineswegs ungern erzählte der alte Hobbit von Gollum. Er hätte sogar von der Abschiedsfeier und seinem Verschwinden aus Auenland berichtet, wenn er gedurft hätte. Doch Elrond hob die Hand. Gut erzählt, Bilbo. Im Augenblick genügt es zu wissen, dass der Ring auf Frodo übergegangen ist. Du hast eine Frage, Galdor. Die Weisen mögen guten Grund haben zu der Annahme, dass der Fund des Halblings wirklich der lang umstrittene große Ring ist. Aber könnten wir nicht Beweise hören? Was ist mit Saruman? Er ist ein großer Gelehrter der Ringkunde. Und dennoch ist er nicht unter uns. Das zu erklären, ist Gandalfs Sache. Manche, Galdor, würden die Nachrichten von Gloin und Frodos Verfolgung als ausreichenden Beweis ansehen, dass der Fund des Halblings für den Feind von größtem Wert ist. Als ich vor etwa 17 Jahren bemerkte, dass Späher aller Art, selbst Tiere und Vögel, um das Auenland zusammengezogen wurden, bat ich Aragorn, den Erben Isildurs, um Rat. Ich war dafür, dass wir die Jagd nach Gollum aufnehmen sollten. Nach langer Suche fanden wir ihn. Ich sah eine Spur weicher Füße neben einem schlammigen Tümpel. Ich folgte ihr an den Rand der Totensümpfe und dann hatte ich ihn. Ich knebelte ihn, band ihn an einen Strick und trieb ihn vor mir her nach Düsterwald. Dort übergab ich ihn den Elben. Und von Gollum erfuhren wir, dass er nach Mordor gegangen war in seinem Grimm. und man ihm dort alles abgepresst hatte, was er wusste. Daher weiß der Feind, dass der eine Ring gefunden ist. Aber was ist aus Gollum geworden? Er ist im Gefängnis. Ich bin sicher, dass er nur deshalb die Erlaubnis bekam, Mordor zu verlassen, um einen bösen Auftrag auszuführen. Die Nachricht, die ich zu überbringen ausgesandt wurde, muss nun ausgesprochen werden. Gollum ist entkommen. Entkommen? Legolas, was sprichst du da? Wir Elben waren zu freundlich zu ihm, brachten es nicht übers Herz, ihn immer in unterirdischen Verließen zu halten. Nun, es könnte sein, dass er noch eine Rolle spielen wird, die weder er noch Sauron vorausgesehen haben. Doch nun zu Saruman, dem Weißen. Er ist ein Verräter. Ich besuchte ihn in Isengard. Wie lange, fragte er mich, hast du mir dem Haupt des Rates eine Sache von höchster Wichtigkeit verheimlicht? Dann redete er drauf los. Die Tage der Altvorderen seien gezählt, die Tage der Jüngeren hätten begonnen. Die Zeit der Elben sei vorüber, eine neue Macht stiege auf, der müssten wir uns anschließen. Wenn wir über den beherrschenden Ring verfügten, könnte die Macht auf uns übergehen. Gib ihn mir, Gandalf, sagte er mir. Und eine Gier flackerte auf in seinen alten Augen. Und ich antwortete, Saruman, du warst das Haupt des Rates, aber du hast dein wahres Gesicht gezeigt. Weder dir noch Sauron werde ich mich unterwerfen. Daraufhin sperrte er mich auf die Zinne von Orthanc, wo er gewöhnlich die Sterne beobachtet. Aber Gwaihir, der Herr der Winde, der schnellste der großen Adler, fand mich auf der Zinne und trug mich in die Freiheit, ehe es Saruman bemerkte. Die Nachricht von Saruman ist betrüblich, denn wir vertrauten ihm. Und er ist in all unsere Ratschlüsse eingeweiht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir senden den Ring übers Meer oder wir vernichten ihn. Jene, die jenseits des Meeres wohnen, würden ihn nicht annehmen. Denn er gehört nach Mittelerde, zum Guten und zum Bösen. Dann werft ihn ins Meer. Die Meere könnten sich ändern. Dann verwendet ihn. Als die freien Gebieter der Freien. Das fürchtet Sauron am meisten. Seine Stärke, Boromir, ist zu groß, als dass jemand ihn nach Belieben gebrauchen könnte. Der Ring verdirbt das beste Herz. Er muss zerstört werden. Er muss in das Feuer, in welchem er gemacht wurde.